Die Umma vom Propheten helfen meine Tränen nicht. Ich weine wegen mir selber, sehr besorgt frage ich mich. Wenn sie aussagen am Yawm al-Hisab gegen mich, wenn sie klagen, ja Allah, er ließ uns rücksichtslos im Stich. Pure Gerechtigkeit am Tag des wahrhaftigen Gerichts wird es erleuchtet oder finster sein mein Gesicht. Muslime sind in Löchern von Verbrechern gefangen, ihre Brüder sind beschäftigt mit wertlosen Belangen. Muslime inhaftiert, geschlagen und schikaniert. Schande auf uns allen, wenn wir das einfach ignorieren. Wenn wir essen, trinken, schlafen und diese Dunja genießen ohne Reue, werden wir für die Unachtsamkeit sehr büßen. Wegen unseren Gefangenen mache ich mir viele Sorgen. Sie unterdrücken sie heute, doch die Akhira ist morgen. Nachdenklich frage ich mich, was werde ich Allah antworten wegen diesen sehr geehrten und wahrhaftigen Gelehrten. Wenn wir vor Allah stehen, wird er auf sein Recht bestehen, wird er klagen, ja Allah, auch er hat mich leiden gesehen. Ja Allah, ich litt sehr schwer unter der Kufr-Aggression. Ich will mein Recht von jedem Muslim aus meiner Generation. Manchmal stelle ich mir diese Fragen und dann kriege ich schwer Atem, Angst, Tränen in meinen Augen und spür mein Herz schneller schlagen. Und das wegen meinem Gewissen, weil ich weiß, dass ich nicht start. Das sind die Symptome der Ignoranz und des Verrats. Höre Ummat al-Islam, heute weine ich wegen mir. Ja Allah, ich suche Zuflucht bei dir, vor dir, vor dir, vor dir. Pure Gerechtigkeit am Tag des wahrhaftigen Gerichts wird es erleuchtet oder finster sein mein Gesicht. Ulama sind in Löchern von Verbrechern gefangen, ihre Brüder sind beschäftigt mit wertlosen Belangen. Muslimat inhaftiert, geschlagen und schikaniert. Schande auf uns allen, wenn wir das einfach ignorieren. Wenn wir essen, trinken, schlafen und diese Dunja genießen ohne Reue, werden wir für die Unachtsamkeit sehr büßen. Ohne Reue werden wir für die Unachtsamkeit sehr büßen.